on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Auslandsdienst. Heute hier am Freitag, den 25. November. Heute haben wir ein volles Studio, denn ich möchte es gleich alle begrüßen. Und zwar beginnen wir gleich mit unserem Gast, der Tobias Stübinger, der heute extra den weiten Weg nach Graz gefunden hat von Wien, um uns ein Interview zu geben. Ich möchte kurz einmal vorstellen. Einfach. Hallo miteinander, dankeschön für die Einladung, Felix. Und ich freue mich heute hier zu sein bei euch. Und wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit dir. Ich freue mich auch schon. Und dann möchte ich noch vorstellen, natürlich die beiden anderen Mitglieder des Teams von Radio Auslandsdienst. Und zwar ist da einerseits der Markus Wohlkönig. Hallo, schön heute wieder da zu sein. Und dann der Julian Retzig. Hallo, grüß euch, schönen Abend. Und wir beginnen jetzt gleich wieder musikalisch, wie so immer, wie das eigentlich immer so üblich ist bei uns. Und zwar mit dem Song von... Leider nicht einmal aus Kanada, sondern aus Frankreich, allerdings französisch, weil wir heute ja im französischen Teil Kanadas unterwegs sind. Und zwar kommt jetzt der Titel von Convi, ich spreche es eher falsch aus, und der Song heißt Chel Chutufo oder so. So, zu Tobias Stübinger. Oberösterreich ist abgesehen von Conchita Wurst und Christina Stürmer nicht gerade für seine großen Persönlichkeiten bekannt, aber dennoch haben wir viele unbekannte Talente. Tobias Stübinger zählt sicherlich zu ihnen. Der 21-jährige Oberösterreicher ist HBLW-Abgänger, der gerne Parkour läuft, viel liest und gerne internationale Kontakte knüpft. So gerne, dass er das sogar in Wien studiert. European Economy and Business Management heißt das Studium. Zu Deutsch europäische Wirtschaft und, Business Management. Ein Studium komplett auf Englisch mit größtenteils internationalen Studenten. Zusätzlich geht Tobias extrem gerne auf Reisen, vor allem auf Kurztrips in Städte, wie in seiner Zeit in Kanada. Amerika ist ja nur einen Katzensprung entfernt, warum nicht einmal Silvester in New York verbringen? Oder mal schnell den Highway Number One runterfahren? Nur kurz überblicksmäßig, der Highway Number One läuft die Westküste in Kalifornien herunter und verbindet San Francisco mit Los Angeles. Die Route ist gut 1000 Kilometer lang und wirklich wunderschön, aber das ist eine andere Geschichte. Um nicht zu viel vorwegzunehmen, sagen wir einfach, dass Tobias über den Auslandsdienst durch eine Dokumentation erfahren hat. Zum Abschluss des Vorstellungsblocks möchte ich noch zwei kurze Anekdoten über Tobias erzählen. Auf einem seiner Kurztrips nach Boston zur Harvard University hat er zufällig eine Unterkunft gesucht. Dort dann jemanden kennengelernt und schon konnte er einfach so dort schlafen, ganz ohne Airbnb oder Couchsurfing. Das zweite war, dass er wie bereits erwähnt Weihnachten und Silvester in New York verbracht hat. Und was gibt es nicht atemberaubenderes, als Silvester am Times Square zu verbringen? Also wartet Tobias mit einem Freund gemeinsam von 2 weg bis Mitternacht, um noch einen halbwegs guten Platz zu bekommen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, direkt neben einer Kärntner Familie zu stehen, wenn dort Millionen von Leuten stehen und dann noch 2 Steirer Girls? kennenzulernen. Ja, Zufall gibt's und wir hatten halt Glück, muss ich sagen, aber ich muss sagen, meine Freundin und ich haben es auch nicht geglaubt, dass man einfach so mal Deutsch redet in New York, einer der größten Städte der Welt, und plötzlich steht eine Mai und sagt, was, ihr kommt auch aus Österreich? Also, ja, natürlich, ihr auch. Und dann hatten wir schon so einen Spaß gemeinsam. Ja, das kann ich mir vorstellen. Danke, Julian, für diese Vorstellung des Gastes. Tobias, wir müssen hören, kennen wir dich alle ein bisschen besser sozusagen. Und würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter und stellen ein bisschen Kanada vor. Und wir haben dann gleich aber auch ein paar Fragen an dich bezüglich Kanada. Hoffe ich, dass sie gut beantworten kann. Natürlich, das denke ich sicher. Die sind sehr persönlich, die sind immer auf dich dann abgeschnitten sozusagen. Perfekt. Aber beginnen wir mal kurz mit der Vorstellung über Kanada. Das ist ein sehr, sehr großes, großes Land. Das zweitgrößte Land der Welt sogar, also im Gegensatz zu Österreich, relativ groß. Die Hauptstadt ist Ottawa, es gibt 10 Provinzen und 3 Territorien. Wo weißt du, warum da der Unterschied liegt? Ah ja, also die Provinzen, ja. Also rein geografisch gesehen, laufen die Provinzen eher so an der Grenze zur USA entlang. Und die anderen sind eher die den Einwohnern, den Ureinwohnern von Kanada eher gehören, die sind eher so im Norden platziert. Ah, okay. Und da, aber was da ganz, ganz genau Unterschied ist, da kann ich leider auch nicht sagen. Aber immerhin weißt du mehr wie ich. Wie bereits vorher angesprochen, ist Kanada zweisprachig. Es gibt Englisch und Französisch in die offiziellen Amtssprachen. Quasi alle Französischsprachigen leben dabei in der Provinz Quebec und dort ist Französisch die alleinige Amtssprache. Und seit 2006 sind Quebecer auch eine Nation, unter Anführungszeichen, Nation innerhalb eines geeinten Kanadas. Ja, das merkt man auch, wenn man in Quebec unterwegs ist. Also es gibt auch so ein, also jeder, der so ein französischsprachiger Kanadier ist, sagt ja, ja, ich bin Quebecois und ich bin Kanadier. Also da merkt man schon die englische und französische Kluft ein bisschen. Ich kann mich erinnern, das erste Mal in Nordamerika gewesen, letztes Jahr. Und die erste Etappe an der Reise war nach einer ewig langen Reise Quebec City. Ja. Und ich habe mich mehr gefühlt wie irgendwo in Frankreich oder in Luxemburg, als wie irgendwo in Nordamerika, diese mittelalterlichen Städte. Und dann kann ich mich erinnern, ich habe Schuhe gebraucht, weil es so viel geregnet hat. Dann kann ich mich erinnern, dann hat die dort kein gutes Englisch können. Die haben mir gedacht, wo bin ich, wenn in Nordamerika, die sprechen kein Englisch. Ja, das geht vielen so. Und Quebec ist ja wirklich die Ausnahme. Wunderschöne Stadt, aber komplett französisch. Ich glaube, so wird es jedem gehen, wenn man in Quebec ausgesetzt wird und man wüsste nicht, wo man ist, würde man hundertprozentig wetten, dass man in Frankreich unterwegs ist oder in einem anderen französischen Land, aber nicht in Kanada. Das ist mit mir auch gegangen. Kann ich gut verstehen. Kanada grenzt an drei Meere, ausschließlich am Land an die USA, hat 34 Millionen Einwohner, die meisten davon leben entlang der Grenze zu USA, also im Süden. Genau, ja, wo es ein bisschen wärmer ist. die ersten europäischen, also ein bisschen was zur Geschichte noch, die ersten europäischen Siedler waren eben die Franzosen. Die kamen 1534 mit Jacques Cartier am St. Lorenz-Strom und erklärten es gleich zu französischem Besitz. Neu-Frankreich war gegründet. Städte wie Quebec-Ville und Montreal entstanden und Frankreich baute seinen Besitz noch nach und nach aus. Auch die Briten wollten dann etwas mitreden und in zahlreichen Kriegen verlor Frankreich wieder alle seine Besitze. Und 1763 erhielten die Briten alle Besitzungen Frankreichs in Nordamerika. Dann kam es zu zwei Kriegen mit den USA, die beide, ich möchte nicht sagen zum Glück, aber ja, von Kanada gewonnen wurden. Und so wurde die Südgrenze der USA festgelegt, so wie es bis heute ist. Das 20. Jahrhundert war geprägt von starker Immigration aus Europa und vor allem durch die Sezessionskrise. Zweimal stimmten die Bewohner von Quebec darüber ab, ob sie einen eigenen Staat gründen wollen. Beides Mal wurde das jedoch abgelehnt. Kannst du uns erzählen, wie sieht das jetzt aus? Ja, zurzeit. Also die Partei, die Unabhängigkeit von Quebec beanspruchen will, gibt es immer noch. Aber ist relativ schwach. Relativ schwach. Weil auch wenn die Menschen sagen, besonders die, sag mal, dass Quebec eher sich separiert von dem Rest von Kanada, dass eher im Denken von der älteren Bevölkerung von Quebec, aber nicht so in den Köpfen der jungen Leute, also der Menschen, die in unserem Alter sind. Mhm. Weil alle schon sagen, okay, wir sind zwar eine Nation, aber wir möchten doch gerne noch zu Kanada zugehören. Und sie haben halt ihren Stolz als französischsprachige Kanadier. Aber so würde ich mich jetzt nicht wundern, wenn diese Abstimmung, wenn es nächstes Jahr nochmal wäre, dass da sagen würde, nein, jetzt sind wir separat, würde ich mich sehr wundern. Also zurzeit ist meiner Meinung nach die Stimmung schon so, wir gehören zu Kanada, sind aber eine eigene Nation. Okay. Ich kann mich erinnern, da noch eine Episode, die mir jetzt wieder einfällt, wo du das alles erzählst, wo ich im Flugzeug war von Toronto nach Quebec mit so einem ganzen kleinen, da haben wir 3 Stunden am Flughafen gestanden, weil es geregnet hat. Ja, das im Flugzeug kenne ich, ja. Im Flugzeug drinnen aber, das war interessant. Und da kann ich mich erinnern, da waren zwei alte französischsprachige Kanadier. Und die haben sich einmal, da hat der halt alles auf Englisch gesagt, der Pilot, und weil der anscheinend nur Englisch hat können, die haben sich voll aufgeregt, die sind aufgestanden und haben herumgerufen und so. Das habe ich sogar verstanden, italienisch, ja, wir wollen, dass der so französisch ist. Ja, das gibt es oft so. Ich habe es auch. Ich habe eine Quebecois-Freundin, also eine Freundin, die französischsprachig ist halt, die aber mit mir und anderen Freunden, weil sie auf einer englischen Universität in Montreal studiert, eher Englisch redet. Und mir ist auch mal passiert, dass ich einfach in einem Viertel in Montreal war, das eher Französisch ist. Also kann man ungefähr aufteilen, wo man eher Französisch, wo eher Englisch und wo beides geht. Da haben sich auch so ein altes Ehepaar aufgeregt, nein, warum sie denn bitte Englisch redet und so. Und sie dann auf Französisch zurück, ja, meine Freunde reden halt nicht gut Französisch und für mich ist das kein Problem. Also da gibt es wirklich alle beiden Mischungen, aber das ist eher so die ältere Generation, die dann noch sehr, sehr abhängig ist. Also es wird auch weniger sozusagen. Weniger, also... Weniger, dass man so... Eher so, dass man so drauf aus ist schon, aber trotzdem macht man sich eher Freunde, wenn man Französisch redet, was ich auch verstehen kann. Also ich sage mal, wenn ich dort leben würde und ich würde Französisch aufsprechen und Englisch, würde ich auch wenigstens erwarten, dass sich die Leute anstrengen, dass sie wenigstens Französisch reden und die Leute kommen zu einem auch viel offener und viel freundlicher, wenn sie wissen, dass man wenigstens ein bisschen Französisch spricht. Okay. Jetzt haben wir schon gerade gesprochen darüber, dass Kanada so ein großes Land ist. Wo genau bist du da so rumgekommen, jetzt außer Montreal? So also ich muss sagen, in Kanada selber bin ich nicht so sehr rumgekommen, leider. Also in Kanada war ich, ich war in Quebec sehr viel unterwegs. Also Montreal, Quebec City. So generell bin ich mal mit meinen Vorgesetzten mal herumgefahren, weil ich wohl einen Vortrag ein bisschen außerhalb hatte. In Ottawa war ich, in Toronto, bei den Niagara-Fällen und in einer leerstehenden Goldmine war ich mal. Es war ganz interessant, weil das jetzt so eine Art Public Swimming Pool geworden, kann man sagen, wo man halt Bahn hinkern und also wunderschön. Also besonders im Sommer, jetzt hat Kanada eine wunderschöne Landschaft. Aber ich muss sagen, ich war eher in der USA unterwegs und nicht so sehr in Kanada, weil ich halt Kanada, wie man sagt, schon sehr groß ist eigentlich und ich wollte gerne an die Westküste, also nach Vancouver, habe es leider nicht hingeschafft dann, aber ich habe alles, so was im Osten war, habe ich relativ viel gesehen. Mhm. Zwischen Osten und Westen gibt es nicht wirklich viel eigentlich zum Ansehen. Calgary gibt es noch, oder? Calgary gibt es noch, oder? Ah ja, Calgary, ja stimmt, Calgary gibt es auch noch, aber da ist nicht hingeschafft und meine Ziele waren eher so Montreal, Ottawa, Toronto und Vancouver. Hoffe ich, dass ich das in der Zukunft mal abhacken kann. Du hast noch einen Grund, dass du nochmal nach Kanada kommen kannst. Auf jeden Fall, ja. Mehr als ein. Sozusagen. Welcher Ort, den du besichtigt hast von den ganzen, gefällt dir jetzt am besten? Gibt es das so etwas? Außer als Montreal. Okay, ja, ich hätte schon Montreal gesagt. Das ist echt schwer zu sagen, weil ich bin so einer, der sagt, dass jeder Ort und jede Stadt so eine eigene Einzigartigkeit hat. Aber mir hat Boston extrem gut gefahren, also Boston hat mich voll wohl gefühlt, aber auch San Francisco mit der Golden Gate Bridge und generell, also San Francisco hat auch so einen, wie Montreal oder wie Quebec, so einen eigenen Hausbaustil, das ich auch ganz interessant gefunden, aber ich würde sagen, so nach Montreal war es eher so Boston, San Francisco und natürlich New York, also er mag nicht New York. Julian, hast du noch eine Frage? Zu dem Teil? Nein, eigentlich nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt weiter zum zweiten Teil des Interviews, zum Leben in Kanada, wo wir es jetzt auch schon ein bisschen besprochen haben. Und zwar, gehen wir mal da ganz zurück, ganz am Beginn, wie war das so? Wenn du ganz angekommen bist, jetzt kann ich das kurz erzählen, wie war das so ganz am Anfang? Gerne doch. Neu in Kanada. Also ich kann mich noch gut erinnern, nämlich, weil, also ich hatte das Glück, nämlich, dass neben mir im Flugzeug eine französische Austauschstudentin gesessen ist. Also ich hatte von Anfang an gleich Bekannte dort, abgesehen halt von meinem Vorgänger Benedikt Balzitz-Kober. Aber der schon hier war übrigens im genau, Jänner. Ja, wo ich zugeschaltet war. Genau, Skype, genau. Wo wir sich kennengelernt haben. Also ganz am Anfang in Montreal, ich kann mich noch erinnern, wo ich aus dem Flughafen rausgetreten bin und gedacht habe, ja, ich bin hier. Nach jahrelanger Vorbereitung bin ich in mein Ziel angekommen. Aber auch wenn ich, also ein bisschen nervös ist jeder, würde ich sagen, aber ich habe mich vom ersten Moment an extrem wohl gefühlt und habe auch extrem schnell Freunde, Bekannte kennengelernt, wo ich mich auch sehr gefreut habe. Also ich kann persönlich Montreal jeden weiterempfehlen. Die Stadt hat mein Herz gewonnen und ich vermisse sie extrem. Über die Stadt sprechen wir jetzt gleich. Also Also auf jeden Fall, es liegt ja in der Provinz, das haben wir jetzt schon besprochen. Wo liegen denn die großen Unterschiede jetzt zwischen den englischsprachigen Provinzen und den französischen, außer der Sprache? Außer der Sprache, okay. Also von einem würde ich mal sagen, das Essen. Man merkt schon den französischen Einfluss. Dass sie besser essen als so. Das hast du jetzt gesagt, nicht ich. Aber man merkt halt schon, dass die französische Küche sehr präsent ist halt. Aber generell, ich spreche jetzt einmal von Montreal generell, ist halt auch im Rest von Kanada, hat man das auch, aber ich finde Montreal halt sehr extrem, dass halt dort extrem viel Einwanderung stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Mhm. Also ein sehr internationales Bild ist halt. Und halt generell, dass die Quebecois halt sehr stolz auf ihr Französisch sind und das auch auch behalten wollen. Quebec, so ein kleiner Fakt nebenbei, ist die einzige Provinz, Land, Staat oder wie man es nennen will, auf der Welt, wo man auf der Stopptafel nicht das englische Wort Stopp hat, sondern das französische. Das finden wir nicht mal in Frankreich. Genau, ja. Also, das wusste ich nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, ja. Interessant, interessant. Da, also, ja. In einer englischen Gegend in Montreal, da hat man Stopp, sonst über Arrêté, also das französische Stopp quasi, weil es wirklich darauf schauen, dass nur das Französisch wirklich präsent ist, dass die Leute nicht sagen, okay, ich komme jetzt von woanders her, weil ja so viel Einwanderung stattfindet und dass die Leute wirklich Französisch lernen, ist zum Beispiel auch vom Gesetz her verboten, wenn man nach Kanada zieht und man ist nicht, das Kind ist nicht irgendwo anders in eine englische Highschool gegangen oder ein Elternteil ist in keine englische, in eine, und ein Elternteil ist auch nicht, ist auch in eine englische Highschool gegangen, muss das Kind in eine französischsprachige Highschool gehen. Auch wenn sie zum Beispiel einer aus New York zieht nach Montreal, arbeitet, bekommt ein Kind, das Kind muss dann in eine französische Highschool gehen. Es ist also sehr, alles sehr geregelt. Ja. Es ist wirklich vom Staat eine Vorschrift? Ja, das ist eine Vorschrift, genau. Ja, also es ist eine Vorschrift, in welche Schule man gehen darf. Aber das hat halt mit der Geschichte ein bisschen zu tun. Das hat mir die Nomi Kramer, meine Vorgesetzte von meiner Organisation, erklärt. Weil halt früher die ganzen englischen Schulen waren quasi die katholischen Schulen. Und Französisch, und wenn man halt Französisch war und nicht Englisch war, irgendwie hat es so einen Konflikt gegeben. Deswegen waren die Franzosen früher unterdrückt und jetzt werden halt die Englischen ganz leicht, sag ich mal. Nicht unterdrückt, sag ich mal, so nicht so wie früher, aber natürlich. Aber es ist halt, wenn man nicht Französisch spricht, und man, hat man schon einen kleinen Nachteil. Aber es hängt natürlich auch von der Arbeit, vom Freundeskreis und generell ab. Also da kann man auch sagen, es gibt solche Bubbles, solche englischsprachigen Bubbles, Französisch. Also hängt wirklich davon ab, mit welchen Leuten man unterwegs ist und ja, generell von seinem Umfeld halt. Hättest du, gibt es einen bestimmten Grund, wieso du dich für Kanada und da genau für Montreal entschieden hast? Oder ist das Zufall? Ich muss sagen, Kanada war am Anfang eigentlich nicht meine Nummer eins. Ich wollte eigentlich nach Australien gehen. Dann habe ich mir aber andere Städte auch angeschaut und dachte so, okay, Nordamerika wäre auch nicht schlecht. Dachte so, okay, jeder geht in die USA, ich will nach Kanada gehen. Aber einer der Hauptgründe war, muss ich sagen, auch mein Einsatzsteller, die Holocaust Education and Genocide Prevention Foundation, weil mir halt die Arbeit dort extrem gefallen hat und weil es richtig so eine individuelle und einzigartige Stelle ist, muss ich sagen, halt, wo mir die Arbeit extrem gut gefallen ist. Ich habe da mit einem Vorgänger von Benedikt und mir geskypt. Der hat auch so davon geschwärmt. Ich muss sagen... Wer war der Vorgänger? Das war der Sebastian Knotz. Also das war... Okay. Also nach dem Benedikt war der... Weiß gar nicht, der Florian, glaube ich, wenn ich mich ganz irre. Und davor war der Sebastian Knotz. Mit dem habe ich halt geredet. Das war schon 2014 oder so. Oh nein, nicht 2014, 2012, 13 oder so war das. Und der hat mir auch sehr vorgeschwärmt und ich wurde nicht enttäuscht, auf keinen Fall. Also beste Entscheidung, die ich treffen konnte und die Arbeit hat mir auch sehr gut gefallen. Wie ging es dir jetzt mit dem Französisch? Du hast schon angesprochen, dass du es nicht so verwendet hast, aber wie hast du das vorher schon gelernt gehabt oder wie war das? Genau, also ich... Englisch ist eh Standard, aber genau, ja. Französisch eben. Also bei mir war es, ich musste in meinen letzten 3 Jahren in HBLW, musste ich mich für eine zweite Fremdsprache entscheiden, musste zwischen Französisch und Spanisch wählen. Und da habe ich halt extra Französisch gewählt, weil ich schon wusste, okay, ich gehe nach Montreal und da ist Französisch schon eine Voraussetzung. Und ich muss sagen, wo ich hingekommen bin, war ich auch leicht nervös, weil ich habe zwar Französisch gesprochen, hatte aber nicht einen besonders großen Wortschatz in Französisch. Aber es hängt wirklich davon ab, welchen Freundes- und Bekanntenkreis man hat. Und bei mir war es halt so, ich war am Anfang in einem Jugendhostel, wo ich jetzt sehr viele Austauschstudenten kennengelernt habe, die Praktikum gemacht haben, wo die meisten Englisch geredet haben. Und dann habe ich Anglophone Canadians kennengelernt und in der Arbeit habe ich nur Englisch gebraucht. Und dann ist halt so passiert, dass ich eher englische Freunde hatte. Aber ich hatte auch ein paar Freunde, die Muttersprache Französisch waren, mit denen ich manchmal Französisch, manchmal Englisch geredet habe. Da habe ich Freunde aus Frankreich, Tahiti, Marokko, also auf der ganzen Welt verstreut. Also ich bin jetzt ja international unterwegs in meinem Freundeskreis. Cool. Das ist, glaube ich, eh die Zukunft, wenn man international aufgestellt ist. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Deswegen studierst du ja auch. Was, genau, ja, einer der Gründe. Also, und auf das habe ich mich auch gefreut, wo ich zurückgekommen bin, weil Montreal wie ich schon gesagt habe, sehr international ist. Mhm. Und wenn man dann zurück nach Oberösterreich kommt, ans Land, und man hat plötzlich nicht mehr diese Internationalität, ist schon ein leichter Schock, muss ich sagen. Also ich, also nicht der Haupt, einer der Gründe, warum ich mein Studium so mag und auch sehr wertschätze, da ich jetzt wieder ein bisschen international unterwegs bin, wo jeder aus seinem Land und Erfahrung was Eigenes mitbringt. Jealous von Gromio, auch eine Band aus Montreal. Heute unser Gast ist der Tobias Stübinger. Wir haben schon sehr viel gesprochen über das Leben in Kanada, über französischsprachig, englischsprachige Unterschiede innerhalb von Frankreich, innerhalb von Kanada, jetzt bin ich mit der ganzen Frankreich und Französisch und Kanadisch und so, auf jeden Fall ziemlich viele Unterschiede. Und gehen wir jetzt mal weiter zu etwas ganz Wichtigem, wenn man in einem anderen Land ist oder generell, was immer wichtig ist im Leben, gerade jetzt für mich zum Beispiel aus Italien, Freund, die Küche, das Essen. Wie ist die kanadische Küche so? In Quebec hat man halt den französischen Einfluss und das Standardessen, also das Lieblings-Fastfood-Essen, ist Poutine. Das ist so Pommes mit Bratensauce und Käse. Hört sich vielleicht nicht sehr appetitlich an, aber extrem gut. Also nee, gibt in Österreich das Bratenfett. Also. Ja, nicht so. Also so eine eigene Art von Bratensauce. Ja, ist so schwer zu erklären, würde ich sagen. Es ist eine Art Bechamelsoße mit Bratensaft gemischt. Also einbrennen. Genau, in die Richtung kann man sagen, weil es gibt ja diese Soße nämlich auch auf vegetarisch eigentlich, gibt es auch. Und es gibt ja alle möglichen Sorten von Poutine. Ich war mal auf einem Poutine-Festival. Ja. War das gibt nicht genau, mir fällt das jetzt gerade irgendwie ein, war genau das nicht damals im Jänner genau nach der Sendung das, oder vor der Sendung? Das, da habe ich davon erzählt, genau. Ich war auf einem Poutine-Festival, also vor Jänner schon, aber da bin ich mit Freunden gegangen. Ich kann mir jetzt, fällt mir das wieder ein. Genau, war echt toll. Aber es gibt mit allem Möglichen, also mit Wurst, mit Gemüse, mit... Ja, alles mögliche. Und sonst generell hat man französischen Einfluss, aber man merkt halt auch, dass er trotzdem Kanada ist. Mhm. Also Nordamerika, also die nordamerikanische Küche, wie es wir kennen, ist dort natürlich auch vertreten. Mhm. Aber man hat trotzdem einen sehr starken französischen Einfluss. Gibt extrem gute Restaurants. Und was mir sehr gefallen hat, es gibt wirklich Restaurants von überall auf der Welt. Mhm. Also ich finde, die schwerste Entscheidung ist, wenn man sagt, man geht asiatisch essen dort, weil dann muss man zwischen Vietnamesen, Taiwanesen, Japanisch, Sushi, also da gibt es unzählige Restaurants. Also ich glaube, man kann fast von jeder Art von Küche was in Montreal finden eigentlich. Also verhungern tut man auf keinen Fall dort. Ich habe damals im Supermarkt, nicht im Supermarkt, im Einkaufszentrum gegessen. Ah, ja, im Eaton Center war es wahrscheinlich, ja. Ja, genau. Genau, das ist auch, wenn ich mich nicht täusche, eins der größten, wenn nicht sogar das größte, nicht Einkaufszentrum, aber so ein Food Corner, wo du warst, wo es die ganzen Restaurants gibt, der größte, das zweitgrößte halt in war Kanada. Sehr groß, ja. Es war wirklich sehr groß. Das zweitgrößte, weil das größte ist in Edmonton. Nein, nicht das Einkaufszentrum, ich rede vom Food Corner gerade. Oh. Aber auf jeden Fall, Camille, das war sehr groß und es gab auch sehr viel zum Essen. Also, eine Frage noch, die Spezialitäten, die haben wir jetzt eh schon besprochen, aber gibt es da noch was? Ja, Poutine, also die klassischen französischen Crepes finden wir überall. Oder generell Dessert. Ich hatte mal eine extrem gute Zwiebelsuppe dort. Also das ist auch ganz blöd, so französische Küche, klassisch auch. Aber sonst jeweils überall auf der Welt. Gibt also alles möglich eigentlich. Also es ist eher durchmischt, aber so das Nationalgericht würde ich eher Poutine sagen. Auch wenn man es in anderen Gegenden von Kanada auch findet. Aber Poutine ist richtig klassisch. Quebecois, Montreal, in meiner Hinsicht. Jetzt machen wir wieder eine kleine Unterbrechung vom Interview. Ganz eine kleine. Und zwar kommt jetzt die Standardvorstellung für alle, die uns jetzt zuhören. Was ist denn überhaupt der Auslandsdienst? Was tut der so? Was macht man da? Das hat jetzt der Markus für uns. Ja, genau. Und zwar kann der Auslandsdienst als Ersatz für den Zivildienst bzw. für den Wehrdienst absolviert werden. Er dauert insgesamt 10 Monate. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen, in Europa, Asien, Afrika und oder Amerika. Man kann dann, je nach Interesse, sich für einen Gedenk-, Sozial- und Friedensdienst entscheiden. Zuerst zum Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Gedenkdiener arbeiten in erster Linie an Holocaust-Gedenkstätten und Museen. Nun ein paar Infos zum Sozialdienst. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabenbereiche. Erstens die Bildungsprojekte. Da befasst man sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern. Dann die Umweltprojekte. Da befasst man sich mit der Bewusstseinsförderung. Oder die medizinische Betreuung. Und da geht es um die Organisation von Fortbildungskursen. Ja. Und zu guter Letzt gibt es noch den Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Man versucht, Menschen zu unterstützen und in Frieden leben zu können. Der Felix findet das lustig. Nein, ich habe nur auf die Gestik vom Julian reagiert. Ja, aber ich finde den Text auch, weil es ist ja in Japan und in China, ich finde das ein bisschen komisch, dass man dort Friedensdienst machen muss zwischen den beiden Ländern. Aber das vielleicht kann es der Julian kurz erklären. Also zudem, Japan, ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen, warum Japan einen Friedensdienst hat durch Hiroshima, also genau in Hiroshima. Das sollte doch eigentlich eher Gedenkdienst sein, oder? Es ist, ja, in gewisser Weise dient es zum Gedenken der Opfer, aber nicht der Opfer des Holocaustes, sondern der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Und es geht in erster Linie eher darum, dass du sozusagen den Frieden so sicherst, dass so eine Tragödie wie in Hiroshima einfach nie wieder passiert. Und dasselbe gilt eigentlich für Nanjing, für China in Nanjing, wo du sozusagen diese Einsatzstelle hast, wo die Japaner wirklich ein grausiges Massaker angerichtet haben, das sie bis heute leugnen. Es ist so wie Armenien der Türkei. Aber ich will da nicht zu politisch werden. Okay, verstehe schon, ja. Aber das dient eben, dass sowas nicht mehr passieren sollte. Ich sehe schon, wir sollten uns im Radio mal in irgendeiner Sendung mal mit Friedensdienst ausführlicher beschäftigen. Der geht immer unter irgendwie. Naja, das liegt hauptsächlich daran, dass wir jetzt, also ich meine, in China hatten wir vor 2 Jahren den letzten, der Daniel Moser, der eh schon mal da war. Genau, ja, der war schon da vor ein Jahr oder so, irgendwas. Ja, auf jeden Fall schon länger. Ja, ich hab's gelesen Japan war, glaube ich, seit 2006 niemand mehr. Also es ist schon fast 10 Jahre aus. Wow. Und dementsprechend hat es bis jetzt niemanden gegeben. Und 2017 werden eben die ersten Leute wieder entsandt nach China und nach Japan. Okay, das hört sich eh gut an. Dann haben wir 2018 Leute zum Berichten sozusagen. Ja, danke für die Info. Jetzt geht's weiter mit dem Aufbau und mit der Mitarbeit im Verein. Und zwar arbeitet der gesamte Verein auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen oder von denen, die schon den Auslandsdienst geleistet haben. Auch bei der Mitarbeit kann man auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedenste Aufgabenbereiche, zum Beispiel wie wir beim PR-Referat oder zum Beispiel das Übersetzungsreferat. Außerdem lernt man einiges dazu. Zum Beispiel, wie man sich Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält. Man lernt zu hinterfragen und zum Beispiel Reisen zu organisieren. Ein wichtiger Punkt sind auch noch die Mittwochskonferenzen, welche jetzt alle zwei? Derzeit noch, aber das ist ein heikles Thema, das besprechen wir lieber gerade. Genau, passt. Dann gehen wir weiter zu den Landesreferaten. Oder Landesreferatstreffen. Und zwar finden die monatlich statt. Und zum Beispiel in Graz findet sie jetzt an, im Dezember? Am 6. 6. Dezember, ja. 6.12. um 19 oder 18 Uhr. Um 18.30 Uhr. 18.30 Uhr. Auf jeden Fall die Uhrzeit steht auf der Website. Genau. Und das findet ihr alle entweder auf unserer Facebook-Seite oder auf der Website www.auslandsdienst.at. Ja. Alexander, jetzt habe ich noch ein paar Fragen bezüglich dem Auslandsdienst. Wo hast du eigentlich davon erfahren, dass es so etwas wie den Auslandsdienst gibt? Okay, also bei mir war es ein bisschen kompliziert, wie ich das erfahren habe. Also ich habe im Radio mal irgendeine Information darüber gehört. Radio-Auslandsdienst? Nicht Radio-Auslandsdienst. Ich habe irgendwie darüber gehört, es war Radio oder Fernsehen. Aber genau auf den österreichischen Auslandsdienst bin ich dann durch meine Mutter gekommen, weil der Sohn von Arbeitskollegen von ihr hat sich auch für einen Auslandsdienst interessiert, der dann 2014 in Chicago war. Mhm. Und der Raphael Klitzmeier war das, also sein Vater, arbeitet mit meiner Mutter gemeinsam im Krankenhaus in Steyr. Ah. Und so bin ich dann zum Verein gekommen und war dann halt beim ersten Vereins Landsreferatstreffen. Ja. Und ja, dann hat mich der Verein nicht mehr losgelassen, würde ich sagen. Jetzt bin ich hier. Aber genau, so habe ich darüber erfahren eigentlich. Aber kann nur jeden weiterempfehlen eigentlich, dass er Gedenkdienst, Friedensdienst oder Sozialdienst macht, weil wie wenn ich es mit meinem vergleiche, war es einfach die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und wie hast du die darauf vorbereitet? Also darauf vorbereitet war es bei mir so, ich wurde dann nach einem Jahr, wenn ich jetzt richtig Erinnerung habe, wurde ich dann Landesreferent in Oberösterreich. Also und Landesreferent sein hat mir persönlich auch gut getan, weil ich einfach gelernt habe, so Meetings quasi vorbereiten, ein bisschen organisieren, habe dann auch zwei Kulturreisen nach Prag und nach Budapest organisiert, wo wir halt uns das jüdische Viertel und so weiter angesetzt haben, war bei vielen Veranstaltungen dabei, habe Bücher gelesen, Zeitzeugengespräche angehört oder generell in meinem Familien- und Bekanntenkreis halt mit Leuten geredet, die das miterlebt haben oder einen Bezug dazu haben. Und natürlich bei den allgeliebten Konferenzen war ich auch dabei am Mittwoch. Genau, so habe ich mich eigentlich darauf vorbereitet und so im Privat auch generell ein bisschen über Kanada und Montreal, die Stadt generell, was mich da erwartet. Und ich denke, auch wenn man sich, man soll sich schon gut vorbereiten, dass es mir im Verein sehr gut gefällt bei uns, da man schon mit einem Vorwissen, mit einer Vorbereitung an die Einsatzstelle hinkommt und dass man da nicht komplett da ins kalte Wasser hineingeschmissen wird, sage ich mal. Also ich würde sagen, ich habe mich gut genug vorbereitet gehabt für meinen Auslandsdienst. Super, danke. Ja, jetzt gehen wir noch mal kurz zu auf Montreal rein, quasi. Nein, die Stadt, in der du gelebt hast. Was macht Montreal so besonders? Was ist das Besondere? Das Besondere an Montreal, abgesehen natürlich von Französisch und Englisch, sage ich mal, ist die Internationalität in Montreal, weil du wirklich Menschen von überall auf der Welt hast. Also wirklich von natürlich Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Australien. Also es ist wirklich eine sehr internationale, kunterbunte Stadt, würde ich sagen. Und die Menschen dort, weil einfach sind auch sehr offenherzig deswegen, sag ich mal, weil sie wirklich Menschen von überall haben und man muss sich quasi auch damit quasi anpassen. Ja, okay, der kommt von dort vielleicht und vielleicht hat mein Heimatland gerade, sag ich mal, nicht die beste Nachbarschaft mit diesem Land, aber wir sind jetzt beide hier in Montreal, deswegen müssen wir uns quasi zusammenraufen und gut miteinander zusammen auskommen. Ich denke, das macht Montreal einzigartig, weil sie einfach eine extrem offene Stadt ist, eine sehr moderne Stadt und da wirklich Menschen sagen, egal was ist, du bist nett zu mir, ich bin nett zu dir und das macht Montreal einzigartig und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sich viele in Montreal verlieben. Jetzt kommen wir noch zu etwas und da bin ich gespannt, ob da etwas Neues für dich dabei ist. Und zwar haben wir so eine Liste von Dingen, die man vielleicht noch nicht so über Kanada gewusst hat. Bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt, ob da was Neues für dich dabei ist und dann musst du danach sagen, ob was Neues dabei ist. Und zwar, wusstet ihr, dass die Queen in Kanada immer noch Staatsoberhaupt ist? Dass sich der Name Kanada von Kanata ableitet, das bedeutet Dorf oder Siedlung in der Sprache der St. Lorenz Irokesen, also ein Indianerstamm. Dass Kanada das gebildetste Land der Erde ist, mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung hat einen Universitätsabschluss. Dass Kanada nach der Pearl Harbor-Attacke als Kanada den USA vor Japan den Krieg erklärt hat. Dass allein Toronto mehr Einwohner hat als die andere Provinz, glaube ich, British Columbia. Dass in Kanada es weltweit ein einzigartiges Gefängnis gibt für Eisbären, also ein Eisbärengefängnis. Wow, okay, ja. Dass Kanada und USA die längste ungeschützte Grenzlinie der Welt haben, im Vergleich jetzt zu Mexiko. Dass Quebec-Stadt die erste nordamerikanische Stadt war, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Und dass statistisch gesehen Kanada eines der glücklichsten Länder der Welt ist. Ich muss sagen, das ist sehr interessante Informationen rausgesucht. einiges wusste ich, aber einiges wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass mit Pearl Harbor und das mit dem Eisbärengefängnis. Das finde ich echt toll eigentlich. Das muss ich genau recherchieren, wenn ich zu Hause bin. Das wusste ich echt nicht. Aber so die meisten Fakten waren mir schon bekannt. Aber eigentlich. Die Irokesen, das war da schon bekannt? Dass die ja, das war mir bekannt. Aber das hat damit zu tun, da ich zu meinem 20. Geburtstag in Österreich haben... Nein, nicht Irokesen, sondern meistens meine besten Freunde. Also ich hatte eine Geburtstagsfeier und die haben quasi so ein Geburtstagsspiel für mich organisiert. Also meine beste Freundin, die Katzi Sabine quasi, und andere gute Freunde, haben das so organisiert, wo wirklich das halt mit Kanada Bezug hatte und mir auch so Fragen gestellt haben, ja, was heißt Kanada überhaupt und generell über Hauptstädte und generell, also so richtig so ein Faktenquiz mit wirklich extrem viel Fakten, wo ich einiges nicht wusste, muss ich sagen, aber dank meinem Geburtstag weiß ich das jetzt nämlich. Deswegen wusste ich das auch, woher sich Kanada ableitet. Aber das Eisbärengefängnis? Das war mir nicht bewusst. Das muss ich zugeben, das habe ich noch nie gehört. Eben, also die längste nicht geschützte oder geschützte Grenzlinie, aber gleichzeitig ein Eisbärengefängnis. Ja, Eisbären darf man nicht überschätzen. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und zwar, Tobias ja schon angesprochen, die Internationalität von Kanada und das internationale Leben in Montreal. Und deswegen habe ich deine Musik, einen Song ausgewählt, der vielleicht das ein bisschen rüberbringt, zumindest versucht. Ne? Das heißt die Nelly Furtado. Die Nelly Furtado ist eine Kanadierin, die ja jetzt eh schon seit mehr wie 20 Jahren sehr erfolgreich ist. Mit diesem Song war sie weltweit eigentlich sehr erfolgreich und der ist aber Spanisch gesungen. Ich glaube, sie hat ja Spanisch oder in die Karibik Verbindungen, familiäre. Und ich glaube, das spricht dann gut für Kanada als Multikulti-Land. Und wir haben schon sehr viel gesprochen heute in der Sendung hier Radio Auslandsdienst am 25.11. über Kanada, das Leben dort und die Erfahrungen, die Tobias dort gemacht hat bisher. Genau, ja. Extrem gute Erfahrung und das beste Jahr meines Lebens. Haben wir noch nicht gesprochen, das ist jetzt in den letzten 8 Minuten noch Platz, und zwar über das Arbeiten dort. Das ist ja der, du hast den Gedenkdienst absolviert und das ist natürlich nicht nur ein das ist kein Urlaub, sondern man macht dort ja auch was. Aus dem Grund, was waren deine Haupttätigkeiten? Oder zuerst einmal überhaupt, was war deine Einsatzstelle mit dem komplizierten langen Namen? Okay, also was genau macht die? Meine Einsatzstelle, also die Holocaust Education and Genocide Prevention Foundation, abgekürzt HEGP. H ist Deutsch. Also einfach die Anfangsbuchstaben quasi und dann okay, auf okay. Englisch betonen. also den Namen hat sie noch nicht so lange, weil früher hat sie nämlich Claremont Family Foundation geheißen. Und sie wurde nämlich von Peter Kleimann, einem Überlebenden des Holocaust, gegründet. Der hat dann die Leitung der Organisation meiner Chefin, der Naomi Kramer, schon länger gegeben gehabt. Aber dann wurde der Fonds nämlich für die Stiftung, war dann quasi aufgebraucht quasi zum Schluss dann, war einfach die Zeit für einen neuen Namen und so weiter. Und da wurde dann der Name dann gegründet. Ein Relaunch. Genau, ja, Relaunch, genau. Und meine Hauptaufgabe war eigentlich, also meine ganz große Hauptaufgabe war, dass ich zu Highschools, Colleges und Universitäten gegangen bin, wo ich Vorträge in Klassen oder von mehreren Schülern halt gehalten habe über den Holocaust in Österreich. Und also angefangen habe ich eigentlich, was ist Auslandsdienst eigentlich, was mache ich hier, was ist meine Motivation, warum will jemand das überhaupt machen? Und dann so, was ist der Holocaust, was ist da passiert, also die generellen Informationen halt. Und dann habe ich auch noch erzählt, was Propaganda ist und habe Propaganda von damals mit der Propaganda von heute verglichen und wie Propaganda, also mit Russia Today. Genau, wie Propaganda quasi das Meinungsbild von Menschen verändern kann. Habe dann auch Bezug auf Russland genommen, auf USA oder generell Propaganda halt, dass wir alle irgendwie leicht von Propaganda natürlich beeinflusst werden, von Medien, aber dass halt wirklich extrem gute Propaganda-Redner gibt, der Propaganda, wie zum Beispiel in Russland zum Beispiel, als das Anti-Gay-Propaganda, weil es ja wirklich extrem ist, so dass haben wir viel geredet. Und auch ein bisschen über die Flüchtlingskrise habe ich auch ein bisschen noch geredet gehabt. Aber nur einen ganz kleinen Teil, weil meine Vorträge waren immer 1 Stunde begrenzt. Und da muss man sich schon zusammenreißen, dass wirklich alles in 1 Stunde ausgeht. So wie wir hier. Genau, so wie hier, genau, ja. Und sonst habe ich jedes Jahr organisiert meine Einsatzstelle, ein Symposium am Vanier College. Das ist jedes Jahr, das findet heuer zum, heuer haben sogar ein Jubiläum des Symposiums. Und da habe ich halt auch mitgeholfen zu organisieren, also so Vortragredner zu organisieren, Also generell, wann macht man was? Das Thema, man kümmert sich auch generell so um das Layout und Finanzierung, dass man Förderungen beanträgt. Dann habe ich so Büroarbeit natürlich auch gemacht und generell auch bei anderen Veranstaltungen mitgeholfen beim Organisieren. Aber auch der Hauptpunkt meiner Arbeit war eigentlich das Vortragshalten, und das war auch der Grund, warum ich mich für meine Einsatzstelle entschieden habe und nicht für andere, weil ich wirklich zu Leuten rausgehen wollte und mit denen über die Themen reden wollte, die mich quasi beeinflusst haben und beeinflussen, und mit denen auch darüber reden möchte, was passiert, und ihnen mitteilen möchte, ja, Propaganda ist gegenwärtig, auch wenn man das so quasi in die Vergangenheit schiebt, ja, ich lasse mich von mir nicht beeinflussen, aber kann schneller gehen, als man glaubt. Bezogen jetzt auf diese Tätigkeit, als wo du quasi die Vorträge gehalten hast, gab es da immer besonders schöne oder Momente, oder wie haben die Leute auf das reagiert? Also diese, waren ja dann Schüler oder Studenten? Genau, ja. Wie haben die auf das reagiert, dass da ein Österreicher in Kanada auftaucht und ihnen sowas erzählt? Also die meisten haben schon ein bisschen natürlich Vorwissen von den Lehrern und Professoren bekommen, aber generell war ich schon so, ja, warum mache ich das jetzt eigentlich hier? Und haben sich für mich gefreut eigentlich, dass sie gesagt haben, das ist eine tolle Situation für mich, dass ich jetzt hier in Montreal bin, in Österreich. Ich habe auch immer betont, dass ich aus einem sehr kleinen Dorf aus Oberösterreich komme und dass ich das Internationale hier wirklich sehr wertschätze. Ja, Oberösterreich, sehr kleines Dorf, jeder kennt jeden, und plötzlich ist man in einer Millionenstadt. Also ist schon ein großer Unterschied. Und also sie waren schon sehr begeistert, aber man merkt schon einen Unterschied, dass wir halt hier in Österreich und Europa zu dem Thema einen größeren Bezug haben als die da drüben. Die haben natürlich auch einen Bezug, aber wir haben halt einen sehr mehr privaten Bezug, natürlich, weil die Generation unserer Großeltern da involviert war und die halt das eher von Erzählungen und von Professoren und gerne vielleicht Familienmitgliedern mitbekommen, aber nicht so sehr wie bei uns. Das ist der große Unterschied, also, dass es nicht so präsent auch ist in der Öffentlichkeit? Es ist nicht so präsent, ja. Also es wird schon leicht präsent, aber nicht so sehr wie bei uns halt. Und man natürlich nimmt man das in der Highschool, im College und der Uni natürlich durch, aber nicht so oft und nicht so intensiv wie bei uns, würde ich sagen. Verstehe. Das haben wir jetzt eigentlich alle schon besprochen. Dann würde ich sagen, wir müssen leider eh schon langsam wieder zum Ende kommen. Ah, leider. Es ist leider immer so, dass die Sendung immer etwas zu kurz ist. Möchte noch abschließend von dir gerne wissen, was ist dein Fazit vom Auslandsdienst? Also wenn du das jetzt alles zusammenfasst, die ganze Vorbereitung, der Auslandsdienst selber, die Tätigkeiten jetzt als Alumni, ja, was ist das denn Fazit vom Auslandsdienst, also, von diesem ganzen Prozess? Wie ich das schon vorher gesagt habe, also Auslandsdienst, und als ich nach Kanada gegangen bin, war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich wirklich extrem viel mitgelernt habe. Generell bei der Vorbereitung war es einem eigentlich erst dann, wenn man im Ausland ist, erst bewusst wird. Und ich habe gedacht, ja, wo ich in Kanada war, ja, man verändert sich schon ein bisschen, aber nicht so extrem. Aber wo ich dann zurückgekommen bin, dachte ich so, wow, okay, ich bin zwar noch die gleiche Person, aber man verändert sich schon ein bisschen und man hat einen viel größeren Weitblick, den ich schon vorher gehabt habe, weil ich immer schon so ein internationaler Mensch, Persönlichkeit hatte, würde ich sagen halt. Aber man hat halt, man lernt schon extrem viel über Menschen, über andere Kulturen. Und sag mal, besonders wenn man in so einer internationalen Stadt ist, es ist möglich, dass Menschen von anderen Kulturen, Religionen, Ländern an einem Platz, sag ich mal, leben und zusammenkommen. Das ist Montreal das beste Beispiel. Und wenn Leute sagen, okay, nein, der kommt von woanders, der kann sich da nicht einleben bei uns, das ist Schwachsinn. Das heißt, wir sollten die österreichische Regierung dazu eine Exkursion nach Kanada schicken. Ich sag mal, das hättest du gesagt. Ich sag mal, der Justin Trudeau, der neue Premierminister von Kanada, ich sag mal, generell sehr viel in den Medien unterwegs und hat eine sehr große Rolle. Und auch die österreichischen Politiker haben ja auch schon öfters über ihn geredet. Und ich sag mal, ja, generell, und ich würde schon sagen, dass sich der Österreich eine Scheibe abschneiden könnte. Das ist wirklich die Offenheit. Und er hat ja auch gesagt, dass in Kanada wird nämlich die Vielfältigkeit nicht als Schwäche, sondern als Stärke angesehen. Aber ich sage, das würde ich wirklich Österreich nahelegen, aber hat natürlich auch damit zu tun, dass Kanada ein Einwanderungsland ist und Österreich eher so geprägt ist, ja, wie es in Europa, und waren immer die gleichen Menschen seit Hunderten von Jahren hier quasi. Ja, könnte die Geschichte jetzt auch anders widerlegen? Ja, Geschichte schon. Aber ich sage mal, in Europa, okay, Europa-Wanderungen, sage ich mal, und generell so, aber so ist halt schon das Bild, okay, in Europa, in Österreich ist ja so, okay, man wechselt auf, man geht dort und so weiter, sage ich mal, besonders im Land ist das hauptsächlich so, was halt dort in Nordamerika nicht so normal ist. Ein schönes Schlusswort. Der Julian will auch noch was sagen. Na, man muss aber dazu sagen, dass Kanada, also der Großvater des Premierministers, hat das erst geschaffen, weil vor 50 Jahren war Kanada genauso wie wir heute in Europa extrem fremdenfeindlich. Und alle haben Angst gehabt vor Überfremdung und diesen ganzen Wörtern, die man jetzt hört. Und man sieht einfach, dass es sehr wohl politisch möglich ist, dass man sozusagen innerhalb von kurzer Zeit, weil Kanada ist ja schon seit sehr langem so, das schafft, dass man sozusagen diesen Mindshift macht und die Leute dann auf einmal Ausländer gut finden. Gutes Schlusswort. Willst du was sagen? Würde sagen, du hast recht und ja, Kanada ist ein tolles Land eigentlich. Also, okay, ich, also wie man hört, ich fähre mich bei Kanada. Manchmal denke ich, ich lege meinen Freunden schon in den Ohren, weil ich immer davon rede, aber ich bin einfach ein Riesenfan von dem Land und besonders von Montreal geworden und kann nur jedem wärmst empfehlen, nach Montreal zu kommen, nach Kanada und Außendienst generell abzureißen. Danke, Tobias, für deinen Besuch im Studio, dass du extra deswegen hergekommen bist und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich sage danke, danke für die Einladung. Wir haben jetzt noch kurz die Hinweise, ganz kurz. Also es gibt Radio Auslandsdienst auf Facebook, da freuen wir uns immer über ein Gefällt mir. Auf der Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es sämtliche bisherige Sendungen als Podcast zum Nachhören, ebenso wie diese Sendung. Die nächste Sendung findet in 4 Wochen am Freitag, dem 23. November statt. Und das war jetzt im Schnelldurchlauf. Jetzt gibt es noch Musik, und zwar eine weitere Band aus Montreal, und zwar ist das Simple Plan. Die gibt es im Summer Paradise, eigentlich auf Englisch, allerdings auf mit französischen Elementen, damit wir noch einmal die Vielfältigkeit von Kanada darstellen. Und das ist jetzt Simple Plan. Wir verabschieden uns und sehen uns dann, oder hören uns dann besser gesagt, am 23.12. wieder. Schönen Abend.